Läuft schon? Hallo. Und steht er ja dann morgen noch. Schon, hat schon angefangen. Man treibt das viel nur noch zusammen, oder? Man muss ja schon Rindvieh sein, wenn man auf der Welt ist, ja? Solange man was hat zu melken, soll man froh sein. Das ist doch Krishna mit seinen Rindviechern. Vom Rinderwahn. Verrückte Hühner und verrückte Kühe. Setz die. Da legst du nieder. Boah, sind die weit weg da hinten. So. Seid ihr bereit? Die Oboebläser wieder. Oböse. Ist das dann Oböse-Bläser? So, dann nochmal grüß Gott. Alle Götter, die noch nicht da waren vorhin. Jetzt geht's weiter. So, hat einer. Achso, wir haben auch ein Thema. Boioioi, das ist ja wieder. Die Macht, die du hast, kontrolliert dich. Du hattest die Macht, das Ding umzuwerfen. Das ist ja. Die Macht war nicht mit dir. Jetzt gehst du auf Toilette und Toilettenpapier. Serviette, Tempo, Tempo, Tempo. Da fiel es hin. Fängt ja gut an. So, weiter geht's. Also die Macht, es geht um die Macht. Macht. Keine Macht für niemanden. Genau. Ton, Steine, Erben. Ohne Erben. Ohne Scherben. Ohne Erben. Ist das dann Scherben? Kommt dann Erben vom Scherben? Ein Haufen? Jetzt kommen sie. So, gut. Also keine Macht für niemanden. Das war Sponti-Spruch. Ne? So, Fragen zum oder was anderes. Das Thema ist immer nur so ein Aufmacher. Legst du die Themen fest? Nee. Schlägst du die vor? Nee. Nee, ich lasse mich auch immer überraschen. Nee. Ja, wer macht das, die Themen? Das macht der eine, die sich traut. Der Name ist auch Traude. Also es ist eine, die sich traut. Das, heute Abend ist dann, ja, da müssen ja kaum keiner kommen. Traditionell Sonntag. Ja, hat man überhaupt Macht oder werden wir gemacht? Welche Wurst spricht jetzt? Gemachte Wurst oder möchte gern Wurst? Ich habe keine Ahnung. Haben wir oder nicht haben, ist nicht die Frage. Gibt es einen, der sie haben oder nicht haben kann? Das ist die Frage. Sein oder sein ist nicht die Frage. Nein, sein oder nicht sein ist nicht die Frage. Oder doch? Also wer einen Bart hat, hat einen zu viel. Shakespeare. Der muss das Bier auch immer aufschlagen, damit es als neu verkauft wird. Das alte Bier wird neu aufgeschlagen. Mit so einem Stab, da steckt so ein, wird aufgerührt. Dann sieht es so aus, als wenn es gerade frisch gezapft ist. Das sind Schankgeheimnisse. Kann man ja auch schenken. Ich dachte früher immer, sie waren Shanghai. Das sind immer Chinesen gekommen und haben die Seemänner auf die Schiffe geholt. Von Shanghai. Dabei ist es aus der Schenke, haben sie so raus angeheuert. Shanghai. Ich habe echt jahrelang, bis vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, das waren Chinesen. Wisst ihr, so geht das. Wenn man nicht nachforscht, was es bedeutet. Wie kann man sich das überhaupt aussuchen, ob man nachforscht oder nicht? Bitte? Ob man sich das aussuchen kann, ob man die Macht hat, sich dazu entschließen, zu forschen. Nee, Jugend forscht. Ja. Jugend ist forscht und forscht. Und wir sind ja alle noch sehr jung. Im Verhältnis zum Sein sind wir ja ziemlich jung. Also und Jugend forscht, das ist seine Natur. Jugend will wissen, wie es ist, wenn man mal alt ist. Was ein Kaffee ausmacht, ja? Mehrere Gänge zur Toilette. Zumindest weiß man jetzt, Kaffee bringt einen aufs Klo. Von der Rolle. Also. So was nichts schmeckt. Ja. Als wenn nichts gewesen wäre. Ja, noch Frage zum. Kann man sich das aussuchen? Warum ist es nur gekommen, dass der Kaffee dann eigentlich gemacht hat, dann aufs Klo zu bringen? Ja, der Umstand, kannst du sagen. Ja, du kannst immer sagen, der totale Umstand, die Totalität des Umstandes bringt dich egal wohin, ob du es willst oder nicht. Auch hierhin zu sitzen. Oder mich hierhin zu reden oder jedes Wort wird der Umstand diktiert. Also eine totale Diktion des Seins, dieses absoluten Umstands. Und keiner kann sich dem entziehen. Also damit haben wir ja schon fertig. Oder? Nächste Wort. Nächsten Hindeuter. Nächsten Pointer. Nächste Frage. Reine Unterhaltung. Ja. Noch was? Naja, bleiben wir beim Sein und Nichtsein. Also für mich versteht es so, dass man gleichzeitig existieren, obwohl man eigentlich nicht existiert, dass das gleichzeitig braucht. Ja, du kannst sagen, dass du. Also mit Verstand, dass ich so als Mensch mit Verstand das sowieso nicht erforschen kann. Da kann ich denken, im Gras, da. Ja, der heißt ja auch schon Verstand, das ist ja schon, der steht dumm rum und versteht ja nichts. Der versteht sich von selbst nicht. Nee, du könntest sagen, das, was du bist, ist im Sein und im Nichtsein, was es ist. Es muss weder sein noch nicht sein, um zu sein. Das könntest du sagen, ist absolutes Sein. Was gar kein absolutes Sein kennen muss, um absolut zu sein. Und das, was Sein kennen muss, ist schon relatives Sein. Und was immer sich kennt als Sein oder Nichtsein, ist relatives Sein. Aber das, was du bist, ist im Sein und Nichtsein, was es ist. Aber weder im Sein noch im Nichtsein zu erfahren. Schon wieder fertig. Also ganz einfach. Und das kannst du nicht nicht sein. Also das ist unmöglich, nicht nicht zu sein. Das, was im Sein und im Nichtsein ist. Das sind eigentlich diese wesentlichen Hinweise, die Rama, durch die ganzen Jahrhunderte, dass du im Tiefschlaf, in der Abwesenheit von einer Seinserfahrung, genauso bist wie jetzt. Und dass das, was du bist im Tief-Tiefschlaf, keine Probleme hat und jetzt auch nicht. Mit der Anwesenheit. Also in der Abwesenheit gibt es eh keine Probleme und in der Anwesenheit hat sie keiner. Obwohl die Anwesenheit ständig Probleme erzeugt, die keiner lösen muss. Und keiner hat. Also, sind ja keine Probleme. Du bist jetzt weit weg und doch rhetorisch nah. Das ist Kunst. Du hörst gut. Ich höre gut, ja. Hab mir auch, man sagt es mir nach. Das höre ich auch immer. Also was hast du gesagt? Wenn niemand da ist, der die Probleme hat, dann... Niemand ist immer noch einer zu viel. Ja, ja. Auch nicht ist. Auch der nicht ist, auch der nicht ist, ist einer zu viel. Wieso dann Probleme? Ja, auch weil er nicht ist, möchte er sein und das ist ein Problem. Also wenn er ist, hat er ein Problem, dass er ist. Wenn er nicht ist, hat er auch ein Problem, weil er nicht ist. Also das wird das, was niemand ist, was einer ist und keiner ist, hat immer erzeugt Probleme für sich selbst. Den beiden ist nicht das ist immer die Wurzel für alle, was auch immer du dir vorstellst. Der wird immer ein Problem haben. Der ist und der nicht ist, der erzeugt, allein weil er ist, immer Probleme. Das ist aber Traumgeschichte. Das spielt ja keine Rolle. Die Frage ist, wer sagt, das ist eine Traumgeschichte? Ist das auch Teil des Traums? Einer, der im Traum ist, der sagt, das ist alles Traum. Natürlich. Ja, von daher ist es traumhaft. Träumen wir weiter. Na, wer war es? Ramakrishna, der Hinweis, damit du sagen kannst, dich erfahren kannst als einer oder als keiner, musst du mit einem und ohne keinem sein, was du bist. Das hört sich jetzt Rama und Krishna zusammen. Ne? Bist als Rama, Krishna und als Krishna Rama. Das ist dann Margarine und Butter gleichzeitig. Und Butter von hinten. Deine Butternatur. Es ist jetzt kein Schmalz. Aber trotzdem kommt Käse draus. Ne? Wenn die Butter länger stehen lässt, ist Käse. Ne? Das ist wahrscheinlich aus Butter geworden. Butter geworden, weil er zu lange gestanden hat, wurde er ja, ranzig. Oder ranziger. Papst. Ja gut, noch, ja. Also für mich war das der deutliche Unterschied. Also der Satz, ich bin mit und ohne Seinserfahrung, der klang für mich total stimmig. Und der Satz, ich bin mit und ohne Sein, das war irgendwie nicht so klar, weil das Bin und das ist ja auch das Sein. Ne? Nein, das Ich Bin ist nicht ausgesprochen. Das Ich Bin ist ja ein Hinweis auf das, was gar nicht aussprechen muss, ja. Dass es ist. Aber das, die Erfahrung von Sein und die Erfahrung von Nichtsein kann halt nur sein, weil das ist, was du bist. Ja. Und das kann dann das unausgesprochene Ich Bin hindeuten. Also das, was du nicht sein kannst, dass du bist. Also das, was in der Anwesenheit und Abwesenheit ist, aber weder die Anwesenheit ist, noch die Abwesenheit ist. Weder noch. Das berühmte Neti-Neti dann. Es war nur so auffallend, der Unterschied zwischen ich bin mit und ohne Seinserfahrung oder ich bin mit und ohne Sein. Auch das stimmt, weil Sein ist ja schon, wo ist Sein ohne Erfahrung von Sein? Du bist auch, wenn du nicht bist, das ist das Paradox, das du nicht verstehen kannst. Also du bist doch also mit und ohne Sein oder Erfahrung von dem, weil die Erfahrung ist ja dann schon wieder eine persönliche Erfahrung. Aber die unpersönliche Seinserfahrung, wo nur Sein ist, ist auch schon eine unpersönliche Erfahrung, wo kein Erfahren da ist, aber auch das Sein und dann das Nichtsein ist relativ zu sich. Aber das, was du bist, nicht. Also stimmt auch da drin. Ja, für mich ist das eher das, was man nicht sein kann. Das ist weder Sein noch Nichtsein. Weder noch. Aber für mich ist das innerlich fast immer ein Sein. Ja, ja, aber das ist dein, das ist deine letzte Identifikation, die hakt. Da ist noch irgendein Sein. Aber du kannst dir halt nicht vorstellen, dass auch ohne Sein, Sein zu sein. Ja, das ist ja, ich bin ja nicht hier, um dass du irgendwas verstehst. Mir geht es ja darum, dass der Versteher auf der Strecke bleibt. Ja, schon, aber wenn ich es nicht sein kann. Ja, was ist dann? Ja, dann kann du sagen, kannst, nein, ich habe gesagt, du kannst nicht das sein, was du bist. Du kannst nicht sein, das, was du bist. Ja. Ja. Fertig. Und wenn du das bist, wo ist das Problem? Es gibt nur das Problem, wenn die Dualität auftaucht, nämlich Sein und Nichtsein. Dann fängt der Scheiß an. Du bist mit und ohne. Trotz und aber. Ja, aber. Ja, wir wissen nur den Unterschied zwischen der Seinserfahrung. Das ist gut. Ja, aber auch Sein ohne Erfahrung ist schon zu viel. Das ist so wie ein Gewahrsein ohne Gewahren. Da ist Gewahrsein ohne Gewahrsein, Gewahrsein. Aber auch das ist immer noch ein Zustand, der anders ist als etwas anderes. Auch Sein ist der Unterschied zum Nichtsein. Da fangen alle Unterschiede an. Aber trotz des Unterschiedes bist du. Also du realisierst dich als Sein und als Nichtsein. Aber du bist weder Sein noch Nichtsein. Du wirst nie wissen, was du bist. Bitte? Und wenn ich mich dann als Sein realisiere, dann ist es schon zu spät. Ja, schon. Dann gibt es dann Sein, Erfahrung, Nicht-Erfahrung und noch einmal. Das was? Und dann gibt es noch einmal die Erfahrung. Dann gibt es alles Mögliche und Unmögliche, was du dir vorstellen kannst. Aber die Wurzel von allem ist eben, dass die erste Wurzelerfahrung oder das Wurzel von allem ist Sein, das Sein und das Nichtsein. Da fängt der ganze Zweifel an. Da fängt Zweiheit an. Da fängst du an, die Art und Weise, wie du dich realisierst, als Sein oder als Nichtsein. Aber das, was sich realisiert, die Realität, ist nie das, als was sie sich realisiert. Sie ist also nicht das Sein, als was sich realisiert, und auch das Nichtsein, was sich realisiert. Sie ist weder die Anwesenheit noch die Abwesenheit. Sie realisiert sich als Anwesenheit und sie realisiert sich als Abwesenheit, aber sie ist nicht die Anwesenheit und nicht die Abwesenheit. Du wirst nie wissen, was das ist, was du bist. Und das bist du. Ja, da hört der Kaspar auf zu kaspern. Deine Logik ist leider, das heißt Logik oder Logik nicht. Es lügt immer. Die Logik lügt immer. Der Lügner muss in seiner, der braucht Logik, der muss logisch, denn wenn er das nicht logisch, dann versucht das wieder logisch hinzukriegen. Biegt sich und tut sich und macht sich. Ja, schon, aber Sprache ist immer mit Logik. Ja, Sprache ist doch schon Dummheit. Ja, aber wenn man schon redet, ja, dann redet. Dann redet man einfach dumm daher. Ja, aber für dich halt. Das war dein Anker. Das nennt man Ankererlebnis. Ich habe lieber ein Ankererlebnis. Oder? Weißt du, was ein Ankererlebnis ist? Die weibliche Form vom Anker? Ach Gott. Guck, nehme ich an. Bin ich Seemann? Bin ich Seemann? Bin ich Freddy? Ja. Genau, das wäre noch besser. Weil das war Wiener. Ja, das ist so, bin ich Wiener? Bin ich Würstchen? Frankfurter. Oh. Brauche ich Senf? Oder muss ich meinen Senf überall dazugeben? Das ist die Frage. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Ja, es ist halt da, egal wie subtil die Erfahrung ist, und das Subtilste wäre wahrscheinlich die Seinserfahrung, also reines Sein als Sein. Aber schon die Subtilste, was immer subtilst ist, ist verschieden von nicht subtil. Schon da fängt Trennung an. Aber das, was der absolute Träumer ist, also der Parabrahman, was immer ihn den nennt, der wird sich als nie etwas definieren können, der wird sich nie kennen können als irgendwas, noch niemals spüren können als reinstes Gespür von Sein oder diese Notion, dieses, was immer das ist. Schon das ist der Anfang von Realisation, aber nicht das Reale. Ja. Ja, was macht man da mit dem ganzen Scheiß? Das Einzige, was man sagen kann, man wird ihn nicht los, aber bringt tut er nichts. Hat noch nie was gebracht, der Scheiß. Diese ganze Realisation, die ganze Universum, die ganze Erfahrung von A bis Z, nichts gebracht. Das raus, reine Jux und Dollerei. Nichts rausgekommen. Was? Ja, manchmal ist auch hässlich. Ja, hau mal. Schön hässlich. Also desto älter man wird und der Spiegel sagt die Wahrheit. Da war mal was schön und jetzt, naja. Schön sieht anders aus. Was? Eine gescheiterte Person, ja, stimmt. Ja. Das ist man gescheiter. Eine gescheiterte Person. An sich selbst verzagt. Mehr und mehr. Also mir persönlich, also als das, was du siehst, dem geht es immer besser und so älter es geht. Das ist so ein Zwischenstadium. Ich habe da auch was anderes gehört. Da gibt es so eine kleine Pause. Das nennt man Menopause. Menopause. Menopause. Ja, weil das ist so ein, da ist das mehr so am, man hat so Wallungen ständig oder irgendwas. Wallenstein, Nierenstein, Gallenstein, alles muss versteckt sein. Nee, die Altersgnade ist, man hat nicht mehr genug Energie, um sich aufzuregen. Man denkt, man hat den Frieden, man kommt dem Frieden näher, aber das Einzige ist, man hat nicht genug Energie, sich aufzuregen. Das nennt man Altersmilde eigentlich. Milde. Die Hilde wird milde. Vorher war sie Brunhilde. Brunstig bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist sie nur noch Hilde. Wo kommt das alles her? Ich auch. Brunst, Brunst. So, noch einer, der gekört werden möchte. Ich finde Körung gut. Weißt du, was Körung ist? Mhm. Beim Bullen, die werden gekört, ob sie fähig sind oder genetisch konditioniert von seiner Lineage oder so, dazu in der Lage sind, auf Kühe losgelassen zu werden. Das nennt man Körung, auch bei Hengsten werden auch gekört. Ob sie wert sind, dass man Nachfolger von ihnen zeugen lässt. Soll auf euch was folgen? Das ist die Frage. Ihr wollt ja alle das Rad der Wiedergeburt anhalten, oder nicht? Ihr habt doch die Schnauze voll, oder nicht? Ihr wollt doch wohl nicht wiederkommen, oder? Wie doch? Mal schauen wir mal, dann sehen wir schon, oder wie? Da stellt sich mir aber die Frage, was ist mit dem sowohl als auch? Nee, das ist schon eine intellektuelle Übung. Okay. Das muss schon einer sagen. Aber um zu sein, was du nicht sein kannst, da brauchst du keine Definition. Wenn du sagst, sowohl auch auch, bist du schon, muss schon einer da sein, der das erkannt hat. Und was immer der sagt, ist dann schon wieder relativ. Das hört sich gut an, aber es ist zu schön, um wahr zu sein. Genau wie der Michel da knattert mit dem Papier rum. Ich dachte, er isst nicht mehr, aber... aber auch nicht weniger. Also mit weder noch ist das Gleiche, oder? Also ich meine, sowohl das auch. Ja, aber weder noch, da verschwindet der weder noch nach einer Zeit. Aber ja und auch, da bist du ständig präsent. Und dann, da ist so eine Liebeserfahrung, dass du das bist und erkennst dich in allem und was du vorher nicht gemacht hast. Aber das weder noch warst du immer. Das ja und auch ist eine Erkenntnis von einem, der das sich als alles erkannt hat. Also das und das und das bin ich und das. Aber das ist halt, kommt aus einer relativen, möglicherweise tiefen Erkenntnis. Aber diese tiefe Erkenntnis ist gekommen. Die geht wieder. Aber das weder noch war immer da. Du warst vorher weder noch, du bist jetzt weder noch und du wirst immer weder noch sein. Darum hat das mehr, ist solider in seiner Nichtstruktur. Als die Struktur eines, der dann in der Struktur lebt, ich bin das alles. Das auch und ich... Also ich, wenn ich darüber rede, rede ich eigentlich immer von der Abwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß, was er ist oder nicht ist. Das wäre das weder noch. Weder anwesend noch abwesend. Also vollkommen unentschieden. Das ist dann Buddhas Mittelweg. Weder noch. Und das ist eigentlich das Solideste. Wenn man von dem redet, was eben nicht erschütterbar ist. Dieses ich bin das und das ist erschütterbar. Weil es gibt bestimmt wieder ein Kamel, das dir so stark auf die Füße tritt, wo du wirklich dann wieder kommst, das war ich jetzt nicht. Oder ja, da. Das ist auch, ja, sowohl aus. Ja, aber. So, ja, nein, sowohl auch. Das kaufe ich dir. Kaufe ich nicht. Oder. Das kaufe ich nicht. Sowohl als auch ist aus einer Erkenntnis geboren. Aber das weder noch ist aus dem, was du, das ist nie gekommen. Nein, die Frage ist dann immer, wer muss das und das? Es ist zu spät. Der Hinweis vom Neti-Neti weder noch ist einfach ein Hinweis auf das, was in der Abwesenheit halt von einem der, ja wo, das, was sagst du immer? Ich vergesse es sogar sofort immer wieder. Was sagst du? Sowohl als auch. Ja, aber das ist halt einer, der muss da sein, um sowohl als auch zu sein. Ja, weder noch, weder ist er noch ist er nicht. Da ist gar keiner, der ist oder nicht ist. Das ist ein ganz subtiler, kaum erfahrbarer. Nicht erfahrbar. Es macht keinen Unterschied, aber da braucht es einen, der das sagt, der das versteht, und für das braucht es keinen. Und das ist für, wenn überhaupt, dann, naja, vollkommen ohne Anstrengung, eine vollkommene Anstrengungslosigkeit. Sowohl als auch bedarf Erkenntnis, würde ich sagen. Bitte? Ja, es braucht Erkenntnis. Es ist also bedingt. Doch, für mich, also wenn du mich fragst. So ganz Geschmacksfrage. Das schmeckt mir jetzt nicht. Weil da ist so ein, das schmeckt mir zu gut. Würde ich sagen. Also alles, was gut schmeckt und sich gut anhört und schön sich anhört, kaufe ich nicht. Kaufe ich nicht. Weil das geht auch wieder. Also das kann ich schmecken. Und alles, was ich schmecken kann, schmeckt bitter. Die Frage ist, was man überhaupt kauft. Am besten, man kauft sich nichts mehr ab, aber auch nichts mehr abzukaufen, hat man schon gekauft. Es ist immer zu spät. Also alles, was man dann auch erkennt, als sowohl als auch, ist zu spät. Das ist, ja, ist schön, aber wer braucht's? Aber dass du weder noch bist, das kannst du nicht sein. Weder noch. Aber es ist natürlich auch nur ein Konzept, was möglicherweise dann auch das Konzept erlöst sich von alleine dann. Aber das sowohl als auch fühlt sich zu gut an. Denk, also mal, ich bin halt Mann, du bist Frau. Mensch, Meier. Nee. Du Mensch, ich Mensch. Wo sitzt bei dir die Frau? auf dem hohen Ross. Ja, das bist du so weit weg. Du musst hier vorne sitzen. Ich muss mich zeigen. Ja, das ist da die. Das ist der. Schließt sich nicht ohnehin weder noch und sowohl als auch aus. Nein. Denn weder noch, da ist es sowohl als auch ja dann gar nicht mehr möglich. Ja, wenn du weder noch bist, dann gibt es kein sowohl als auch. Eben. Ja, aber wenn du sowohl als auch bist, dann musst du darin verweilen. Eben, ja. Dann bist du verdammt da zu bleiben. Na, das waren nur die. Verdammt und zugenäht. Obwohl eigentlich das weder noch für mich auch noch als Definition klingt. Ja, aber es ist ein Hinweis. Man sollte es nicht so als letztendgültige Wahrheit nehmen. Es ist der Hinweis auf das, was du bist, was keine Wahrheit braucht. Das ist es. Mehr ist es nicht. Es ist nicht die letztendgültige Wahrheit. Genau wie das sowohl als auch ist alles relativ. Aber als Hinweis weist das weder noch auf etwas, was. Aber das sowohl als auch ist halt ein Hinweis auf das Sein, was sowohl als auch ist, aber eine Erkenntnis bedarf. Ja, da fällt mir auch jetzt zu der Frage mit dem Sein noch auf, dass dieses Sein, wo hier angesprochen wurde, braucht das Nichtsein als Gegenüber, es bedingt. Und du sprichst von etwas, was, also vom Sein unter Anführungszeichen. Nein, das, was ich spreche ist, dass, wenn überhaupt in Indien nennt man das absolute Substratum. Was ich selbst nicht mehr substrieren kann. Aber das Sein kannst du substrieren und das Nichtsein kannst du substrieren. Aber das, was du bist, nie. Also du bist nicht sowohl als auch, sondern du bist immer das Substratum, das absolute Substratum oder Abstrakte, was ich selbst nie abstrahieren kann. Aber alles, was man abstrahieren kann, kann es nicht sein. Und das Sein kannst du abstrahieren und das Nichtsein kannst du abstrahieren oder substrahieren. Aber das, was das ist, was du bist, kannst du nicht loswerden. Ja, und dieses Sein und Nichtsein bedingt sich ja. Ja, das ist halt, das ist zwei, das sind zwei Pole, Plus und Minus kannst du sagen. Das ist, beide kommen zusammen und beide gehen zusammen. Aber du verbleibst als das, was du bist. Du realisierst dich in Plus und Minus, also Sein und Nichtsein. Aber das, was sich realisiert, wird deshalb nicht findbar sein im Sein, weder im Sein noch im Nichtsein. Also bist du nicht das Sein und auch nicht das Nichtsein. Genau. Weil so wie etwas und nichts. Das ist auch schon die Plus Minus. Also das ist die Verwirklichung der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit. Also kannst du die Wirklichkeit nicht bestimmen. Die Wirklichkeit würde möglicherweise nie sagen, sowohl als auch. Die würde auch nicht sagen, weder noch. Die würde nie was sagen. Die hat nie etwas gesagt, die wird auch nie etwas sagen. Also der Hinweis von weder noch ist ein Hinweis auf das, was weder was sagt, noch nicht etwas sagt. Weil da gibt es keinen, der sagt oder nicht sagt, in dem, was Wirklichkeit ist. Aber das sowohl auch zurückzukommen, das ist einer, der dann eine Erkenntnis hat, dass er das ist und auch das ist. Aber das ist halt sehr fragil, diese Erkenntnis, die ist bedingt. Aber deine Natur ist halt nicht bedingt an einer Erkenntnis. Egal wie gut sie ist oder groß sie ist, wie real sie sich anfühlt, sie wird immer wieder gehen, weil sie gekommen ist. Aber das, was du bist, kommt beim Kommen nicht und geht beim Gehen nicht, aber der Realisierte, der kommt und geht. Und auch dem Rasierten oder Realisierten wächst der Bart. Das hat so einen Bart. Also alles in der Zeit. Weder noch. Also ich mag diese indischen, Bombay mag ja, da kann man wirklich über die Abstraktion, der Abstraktion, des Substrieren, des Substratums und das Ganze, das ist dann, ich finde das dann, ja, ist auch ganz gut. Kann auch so reden. Naja, subtrahieren wir noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen Mathematik hier. Was können wir noch wegnehmen? Den Besitzer. Euch ist eh alles zu viel. Also nehmen wir doch gleich dem weg, dem alles zu viel ist. Den Knopf haben wir alle zusammen wahrscheinlich noch nicht gefunden. Den was? Den Knopf, der das Ganze ausschaltet, den es natürlich noch nicht gibt. Möglicherweise gibt es ihn oder nicht, aber wer muss ihn finden? Das ist die Frage. Der findet ihn auch. Der findet ihn auch. Ja, oder die Kneipe, in die er dann die Kneipkur macht. Oder Eheversprechen. Oder. Kann man auf einen Knopf oder Tablette mehr vertrauen oder glauben? Nee, man kann ja auch Sex haben bis zum Umfallen, weil die kleinen Todpunkte. Du hast die Pille zwischen die Beine geklemmt. Das hilft bei Männern nicht sehr viel. Das hilft bei Frauen, aber nicht bei Männern. Mit der Energie muss man nicht zurechtkommen, dann die Bitte. Die Energie? Ja, beim Abgewöhnen vom Sex. Wenn man schon kann man sich die abgewöhnen? Nein, die Energie bleibt, die muss man ablenken. Anders ableiten. Ach, die muss man im Rücken hochjagen. Habe ich schon gehört. Man drückt den Sperma bis in den Kopf und dann kommt er aus der Pimpernelle raus. Heißt das Pimpern oder Fontanelle? Fontanelle. Pimpernelle ist eine Blume, ne? Ist eine Pflanze. Eine Blume. Blume, genau, eine Pflanze. Aber ich finde Pimpernelle super. Unten nicht pimpern, aber oben dann. Kommt aus der Pimpernelle. Das ist Kundalini-Übung. Kundalini-Meister sagen dir, oder die beim Kommen nicht kommen und das, was sonst gekommen wäre, drückst du im Rückgrat hoch, damit oben mehr was zum. Und dann muss es oben auch vorne wieder runterkommen. Das ist alles Schnupfen. Da muss der. Da muss nun bin ich immer verkühlt. Zu lange kein Sex. Es kommt, also daher kommt es, das kommt dir schon aus der Nase raus. Zurückziehen. Nur Platz. Oder platzen oder was? Da haben wir ja jetzt wieder das richtige Thema. Wo der Einsame zu. Wie schaffe ich den Einsamen beherrschen? Nee, wie kommt der Einsame zum Einsamen? Das ist. Musst du den Experten fragen. Der Einsame. Gott in seiner Einsamkeit. Wenn der kommt, oder? Stell dir vor, Gott drückt den Samen wieder zurück. Gott, oh Gott. Dann nennt man ihn Milchbubi. Gut, noch Fragen zum Veda? Ja, Veda, nein. Immer wieder. Reden wir doch kurz über den, der sowieso alles zu viel ist, der immer stehen geblieben. Der immer stehen bleibt? Nicht ganz. Nicht ganz. Der ist nicht ganz. Der, der nicht immer steht. Der steht immer dann, wenn man ihn nicht braucht, ne? Ja, da könnten Frauen noch mal ein bisschen Mitgefühl aufbringen. Verständnis zeigen. Verständnis. Der arme Mann, ne? Die arme Frau. Stell mal, das muss ja, ist ja, dass es überhaupt mal zusammenpasst irgendwie. Das dann da und dann, man kommt, na Gott. Es ist ein Wunder, dass Kinder rauskommen. Ne? Na gut. Ja, was wolltest du über den noch wissen? Wie soll man sagen, es ist doch für viele von uns, es ist ein bisschen Spaß daran. Die Person, die immer zu viel ist. Das ist die Person, die sich immer selbst zu viel ist. Ja, ganz genau. Ja. Also guten Themen. Ja, lass doch der Person alles zu viel sein. Die Frage ist, wen kümmert's? Meistens immer die Person. Ja, es ist immer die zweifelhafte Person, das zweifelhafte Ich, das zweifelhafte Phantom, was dann morgens wach wird, was ständig versucht, sich zu real zu werden. Oder? Ja. Oder einen Grund zu finden fürs Leiden oder einen Sinn zu finden, was immer du das nennst. Und er findet keinen. Mhm. Er besäuft sich dann halt sinnlos. Oder er arbeitet sich jetzt sinnlos zugrunde oder er macht alle Möglichkeiten, sich zu zerstreuen, damit er sich von dem, diesen Sinn entleerten Sein noch ein bisschen, muss ständig arbeiten, damit irgendwo was reinpasst, wo nichts ist. Ständig eine Vorstellung machen, wenn ich das kriege, eine Ehe oder das oder erleuchtet bin, dann habe ich es und dann. Du packst ständig in diese Leere, die da ist, immer irgendwas rein. Und irgendwann hast du keine Kraft mehr. Und dann, ja, was machst du dann? Stirbst du oder? Ich bin nicht ausgegangen, bis dato. Bitte? Ich bin noch nicht ausgegangen. Ich meine, du bist schon noch frisch. Aber wir haben ja mehrere Variationen hier sitzen. Ihr geht's gerade gut. Manchen geht's wirklich sauschlecht hier. Sie hat Schwein gehabt. Es gibt also alle Variationen von mehr oder weniger so Grauzonen von Befindlichkeiten. 50 Shades of Grey. Es ist das Grauen, aber in Variationen. Ganz schön grausam, ne? Und viele Graustufen. Ja, das meine ich so. 50 ist ja untertrieben. Es gibt ja so viele wie Menschen auf der Welt, so viele Graustufen gibt es. Befindlichkeiten nennt man das. Wie fühle ich mich denn heute? Oder wie? Jeder hat eine andere Befindlichkeit. Jeder hat sich gerade anders gefunden. Ja, was wolltest du? Das Fragenstellen ist auch so eine Vermeidung. Ist eine Befindlichkeit. Du befindest dich als ein Fragender und dann muss die Frage raus. Ja. Und du denkst, wenn sie raus ist, dann hast du mal wieder ein bisschen Ruhe. Und dann kommt die nächste Frage. Naja, weil beim Yuji jetzt immer der Frager muss an sein Ende kommen, das geht ja dann gar nicht. Keine Ahnung. Nee, der Frager hatte nie, es gibt keinen, der seine persönliche Frage hatte. Wenn du, wenn du die Frage nicht mehr findest, erlöst sich auch der Fragende. Also wenn es nicht mehr deine Frage ist, gibt es auch keinen Fragenden. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Spiele von Worten oder so, aber es hat dir nie etwas gehört. Das ist die Frage. Finde erstmal deine Frage, die deine ist. Das ist ja der Hinweis. Es gibt nicht deine Frage. Du hast alles geborgt. Alles ist aus Büchern, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von irgendwelchen Meistern, von irgendwem. Alles nur geklaut. Es gibt nicht deine Frage. Du bist jetzt immer noch das Baby, was nie eine Frage hatte. Und alles, was danach kommt, ist geklaut. Also nichts gehört dir. Auch dieses, was immer ich hier sage, ist, das gehört mir nicht. Das braucht keiner. Aber alles nur geklaut. Oder zweite Hand. Von irgendwo. Von wo haben es die her, wo man es geklaut hat? Von anderen. Das geht dann so weit. Es geht unendlich weiter. Das hört nicht auf. Wo hat Adam von geklaut? Von Gott? Also waren die Fragen auch. Du hast an Eva weitergegeben. Staffellauf. Also waren die Fragen auch immer da. Nie. Das Fragwürdige ist immer da und aus der Fragwürdigkeit entstehen immer wieder neue Fragen. Ein unendlicher Quell von Fragen. Aber die Fragen waren schon da, weil Zukunft ja eben schon passiert ist, bevor überhaupt du sie wahrnimmst. Also sind die Fragen auch schon da gewesen. Aber wenn sie schon da sind, woher kommen sie, ist gar keine Frage mehr, weil sie schon da sind. Und die sind nie gegangen, weil sie beim Gehen nicht gehen. Also wem gehören sie? Wenn nichts kommt und nichts geht und du nie etwas gekriegt hast, wie kannst du dann etwas haben? Das sind die Fragen. Die Fragen sind sehr schwer, oder diese Aussagen sind sehr schwer beim Finanzamt auch rüberzubringen. Doch, guck mal, kannst du mal probieren. Dann zückt er den Yachtschein und du bist frei. Vogel. Weißt, was der Yachtschein ist? Unzurechnungsfähigkeit, Bescheinigung. Das hilft doch. Ich habe einen Direktor von der Irrenanstalt von Hamburg, der ist schon seit 10 Jahren beurlaubt mit vollen Bezügen, weil er das wiederholt, was ich ihm sage. Das bringt doch was. Der wurde mal beurlaubt, weil er sich versucht hat umzubringen. Von der Landeskrankenhaus von Hamm, also irgendwas. Und haben sie ja mal gerettet und dann musste er jetzt, jedes Jahr musste er einmal vor dem Gremium und mussten zeigen, wo sein Stand ist. Und dann hat er von da an immer mich dann irgendwann mal besucht und öfter mal hat er das wiederholt, was ich ihm gesagt habe. Die wollen ihn nicht mehr haben. Die lassen ihn mit vollem Bezügen. Also es bringt doch was scheinbar für manche. Dann habe ich noch einen anderen, der Christian aus Bremen, der hat das Gleiche, der ist jetzt mit 35, ist er pensioniert worden, für immer. Den will keiner, der haben sie vom Jobcenter sofort als unvermittelbar pensioniert, komm nicht wieder, bleib zu Hause. So der Idealfall. Na, ich sage nur, es geht auch so. Es kann, weil du gesagt hast, geh nicht zum Finanzamt. Meine, wenn man jetzt als Direktor von einem Landeskrankenhaus bleiben möchte, erzählt man es nicht. Ja. Aber wenn es dann dazu führt, dass man dann trotzdem volle Bezüge, aber nichts mehr tun muss, wäre es ja nicht so schlecht. Also man weiß nie, was rauskommt. Darauf wollte ich hinaus. Das ist das Schöne, ja. Das ist das Schöne manchmal und manchmal auch furchtbar. Ja. Wieder dann schön. Denkt man, es kommt nicht schön. Man hofft, aber es kommt nicht schön. Es kommt immer dicke. Nee. Ja. Ja. Auch wenn man schwanger ist, kommt es dicke. Obwohl man gute Hoffnung ist. Selbst nicht geht dann wieder vorbei. Ja, aber es kommt das nächste dicke. Dann hat man das scheiß Kind da liegen. Muss man es füttern, hat man eine dicke Brust. Kommt immer dicke. Das ich was? Mit diesem. Das ist meine Taktik, sie loszuwerden. Oder gar nicht erst auf die Idee kommen lassen. Sehr günstige Lösung. Das könnte man als Junggeselle dann. Das ist die Meisterschaft eines Junggesellen. Aber es funktioniert aber nicht. Die denken immer, ich schaue hinter ihn, da steckt ein weicher Kern. Der sagt das nur. Da ist was ganz anderes dahinter. Na, die wollen dich bekehren. Die wollen mich dann noch erziehen. Ja. Den kriegen wir auch noch klein. Haben sie es bei dir alle versucht, oder? Er spricht aus Erfahrung. Aber deine Masche will ich jetzt lernen. Deine Masche ist viel lustiger. Aber nicht so effektiv. Ja, aber das haben wir ja nicht drüber gesprochen, das. Wir sprachen ja um Spaß hier. Aus dem, neben dem, auf Rot. Da waren auch die Richtchen draußen zusammen. Ein Martini reicht zum Glück. Ja. Noch was vom Finanzamt. Das furchtbarste Gebäude der Stadt überall. In Berlin, in Kreuzberg, sieht echt wieder aus wie eine Raubritterburg. Ja? Oder nicht? Ist echt wie eine. Ich habe immer so 300 Meter davon entfernt gewohnt. Ich habe immer drauf geguckt. Das macht Furcht. Wie in Wien, was in der Himmel fortgasse. Himmel fort. Da ist das Geld weg. Ins Blaue gegangen. Weil keiner wo ist, weil kein Steuerzahler weiß, wo es hinkommt. In welcher Tasche es landet. Welcher Berliner Flughafen dann nicht gebaut wird. Gräber überall. Dann soll man auch Steuermoral predigen. Gut. Fragen. Die Moral von der Geschichte. Steuern zahlst du oder nicht? Dem was? Steuern zahlst du oder nicht? Du zahlst immer. Du zahlst immer. Kommst nicht raus. In Englischen schön you pay attention. Das ist der größte Preis, den du zahlst. Das ist die größte Strafe, dass man immer Aufmerksamkeit, die richtet einen immer hin. Man richtet die Aufmerksamkeit auf etwas hin und dann ist man hingerichtet. Schon tot. Weil du nur Todes erfährst. Du erfährst einen Toten, der sich auf etwas anderes hinrichtet. Ein Toter, der Todes erfährt. Meinlich machst du jeden Moment eine Todeserfahrung. Könnte einem ja nicht gut gehen dabei, ne? Gestern tot, heute tot, morgen tot. Nicht das Morgenrot, das Morgentot. Gestern tot, heute tot, auch morgen tot. Weder noch. Ja, Anton, du sitzt wirklich falsch jetzt. Ja, ich wundere mich auch. Kommst langsam in Gang. Wenn du den Tod jetzt so nennst, dann klingt das, als wäre das Gegenteil vom Leben. Aber das kann ja wieder nicht das Leben. Es ist nicht das Gegenteil, aber es ist die Verwirklichung vom Leben. Und die Verwirklichung ist nicht das Leben. Und darum nennt man es Tod. Der Verwirklicher, das Verwirklichen, das Verwirklichte, der Seher, das Sehen, das Gesehene sind leer, also tot. Also Fiktion. Es ist keine Lebenserfahrung, sondern das Leben wird sich nie erfahren als Leben. Und immer was das Leben erfährt, als was das Leben sich lebt, kann nur tote Erfahrung sein. Also nicht reell? Nicht reell würde, würde auch treffen, aber nicht reell würde sagen, es sind relative Erfahrungen von dem, was nie relativ ist. Und relative Erfahrungen von einem Seher, der getrennt ist von dem, was er sieht, sind tote Erfahrungen. Also es ist so Friedhofserfahrungen. Und wenn Jesus dann im Turm war und sagt, lass die Toten begraben, dann weist er darauf hin, auf den Friedhof des sogenannten Erfahrungswelten. Was immer du erfahren kannst, ist kein Leben, ist nicht das Leben, was du bist. Das ewige Leben ist nicht erfahrbar. Das kannst du halt nicht sein. Aber alles, was du erfährst, ist nicht das. Das kannst du sagen. Auch zu sagen, es ist tot, ist auch schon wieder zu viel vielleicht. Wenn aber die Sprache verführt, ne? Tod, Leben. Du kannst auch sagen, total. Jede Erfahrung ist total. Weil das, was erfährt und das Erfahren und was erfahren wird, ist das totale Selbst. Das Absolute. Aber das Selbst, was sich getrennt erfährt, oder der Seher, der sich getrennt erfährt von dem, was er sieht, ist tot. Also man kann es wieder hinbasteln, aber das ist schon wieder zu spät. Wenn ein Tote stirbt, wird das Leben dieser... Wie kann der sterben? Jetzt sag mir was. Das ist ja jetzt wirklich doppelt gemoppelt. Die Leiche leicht sich auf den Friedhof. Du meinst, wenn eine tote Erfahrung übergeht in eine andere Todeserfahrung. Also transformiert sich eine Information in eine andere Information. Also eine tote Information transformiert in eine andere tote Information. Tod heißt also nur ein Hinweis, dass sie leer ist für dich. Sie wird dich nicht mehr oder weniger lebendig machen oder zu dem bringen, was du bist. Also tot heißt einfach, es ist leer. Also jede Art von lebendiger Erfahrung macht dich nicht lebendiger und jede Erfahrung von Tod macht dich nicht tot. Also alles das berührt, also hat keine Konsequenzen für dich. Darum sind sie tot. Das ist der Hinweis auf tote Erfahrungen. Das heißt nicht, dass sie tot sind. Sie sind einfach nur, haben total keinen Mehrwert für dich. Ja, total ist vielleicht das bessere Wort. Ja, sie sind totale Erfahrungen, aber die totalen Erfahrungen machen dich halt nicht totaler. Oder weniger total. Und jede Erfahrung, der Schluck Kaffee, jedes Ein- und Ausatmen ist eine totale Erfahrung des Lebens. Aber nicht des Lebens, sondern der Verwirklichung von Leben. Von verschiedenen Lebendigkeitserfahrungen. Aber die Erfahrung von Lebendigkeit ist nicht das Leben, was sich als lebendig lebt. Und doch lebt sich das Leben in allem, aber es wird sich nie erfahren als das, was sich lebt, sondern nur, wie es sich lebt, in verschiedenen Variationen von Leben und Lebendigkeiten. Weil die Variationen sind nun mal nicht das, was sich verwirklicht. Und die machen die Wirklichkeit halt nicht mehr oder weniger. Das ist das Wesentliche. Du wirst also durch keine Erfahrung wirklicher oder unwirklicher. Aber es gibt trotzdem keinen Wesensunterschied zwischen dem Unwirklichen und dem Wirklichen, oder? Zwischen dem Lebendigen. Im Wesen ist es gibt nur das Wesen. Aber es gibt dir, und das Wesen erfährt sich im Unwesentlichen. Es wird sich nie als Wesen erfahren. Als was immer es sich erfährt, ist unwesentlich. Also, aber trotzdem ist das Wesen des Erfahrenen das Wesen des Erfahrens und das Wesen des, was erfahren wird. Aber es ist nicht der Erfahrene. Es ist nicht das Erfahren. Also wie Jesus sagt, ich bin das, was der Vater ist, aber ich bin nicht der Vater als Christus. Ich bin das, was der Geist ist, aber ich bin nicht der Geist. Ich bin das, was das Leben ist oder der Mensch ist, aber ich bin nicht der Mensch. Ich bin das Herz, als Hinweis. Dass ich als Vater erfährt, als Geist erfährt und als Mensch erfährt. Aber durch die Erfahrung von Vater bin ich nicht mehr als durch die Erfahrung von Menschen. Also absoluter Vater, absoluter Geist, absoluter Mensch. Die Erfahrung ist nicht notwendig für das, was ich bin. Doch, musst es machen. Du kannst sie nicht machen. Aber sie ist nicht notwendig, um zu werden, was du bist. Oder zu sein, was du bist. Und doch musst du sie machen. Dieses Paradox ist da. Du kannst keine Variation von Realisation vermeiden. Du musst dich, wenn du dich als Mensch erfährst, als Mensch erfahren. Wenn du dich als Vater erfährst, erfährst du dich als Vater, als Gewahrsein oder als Geist. Es gibt für dich keine Möglichkeit, dich zu entscheiden. Du wechselst ständig zwischen Variationen von Verwirklichung. Und es gibt keinen, der das entscheiden kann, was für ihn besser wäre. Weil das, was du bist, braucht keine Entscheidung. Weil es ist genauso gut oder schlecht in dem einen wie im anderen. Und das, was denkt, es wäre als Vater, als Gewahrsein besser als hier, als Mensch, das nennt man dieses Phantom von einem kleinen Vorteilsaffen, der die größte Banane möchte. Aber auch die kannst du nicht vermeiden, diese Erfahrung. Aber trotz der Erfahrung wirst du nicht zum Affen. Du zeigst dich als Affe, aber es macht dich nicht zum Affen. Und du hast doch vollkommene Affinitäten überall. Als wenn du was tätest, Affinitäten. Das Affinitäten, das macht der Mensch dann. Das ist die Steigerung vom Affen. Affen würden das ja nie tun. Das Affen nie täten. Die hüpfen auf alles, was sich bewegt, denen ist das egal. Der Mensch möchte heiraten und was Festes. So ungefähr. Es gibt da diese Affendings, da, wenn die ein bisschen Stress haben, sofort Sex. Da muss irgendwas noch bei Eheleuten übrig geblieben sein. Ja, die streiten sich wie ein. Und dann finden sie sich wieder wie zwei Parallelen, die sich in der Unendlichkeit des Sex wiederfinden. Also Relativitätstheorie, zwei Parallelen, Bett. Ich bette, die treffen sich am Ende. Mann, Frau, kollidieren. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Aber was so alles von einem zum anderen aufbaut. Schon endet man wieder im Bett. Anton, ne? Karl, du wirst das klären. wenn jede Erfahrung Leid ist, das, was nicht... Ja, Leid würde ich jetzt... Jede Erfahrung ist nicht Leid, sondern die Erfahrung, wenn deine Realität der Erfahrende ist, ist jede Erfahrung leidvoll. Ja, dann hat sich die Frage. Wenn du bist, was du bist, gibt es weder Leider noch unter dem, was du leiden könntest. Das Leid gibt es nur, wenn deine Realität der Leider ist, der morgens wach wird. Also das ist die... Wenn du das bist, was morgen wach wird und beim Wachwerden wach wird, das bewusst, dann bist du halt der Leider, der halt dann auch unter seiner Anwesenheit schon leidet. Aber das, was du bist, ist weder noch. Weder der Hinweis, du bist weder noch und das kann nicht unter dem leiden, was es ist. Aber und das ist Buddhas, das ist Buddhas Ausweg aus dem Leid. Aber als das, was es sich erfährt, leidet es. Nee. Wie kann das, was die Natur, das Wesen vom Leider, vom Leiden, unter dem Leiden, was es ist? Ja, es ist da, das. Da ist es ja gerade vergessen. Da ist kein Vergessen. Wer hat da was vergessen? Das wird sein, die Natur von Leben, die nicht unter sich selbst leiden kann. Und der Lebende, der Geborene, der leidet schon, dass es ihn gibt. Da gibt es keinen dazwischen, keine Brücke. Das Phantombewusstsein wird immer leiden. Da ist immer das Leid des Bewusstseins, weil es sich nicht kennt. Und das, was die Natur vom Bewusstsein ist, das kennt noch niemals Bewusstsein. Also kann es nicht gar nicht unter sich leiden. Oder das Sein, was sich bewusst ist zu sein, das wissende Sein leidet schon darunter, dass es sich weiß. Ja, aber man kann auch kann sich auch erfahren, ohne zu wissen. Wer kann das? Neue Erfahrungen. Wer? Ja. Mann oder Frau? Mann kann gar nicht. Und Frau vielleicht. Weil da bin ich mir noch nicht sicher. Das ist, weil Frauen sind ein Mysterium. Es gibt diesen Hawkins, der sagt, ich habe alle physikalischen Probleme der Welt, des Universums gelöst. Ich habe alles mit meinem Geist durchdringen können. Aber das Frau ist für mich, und ist das einzige Interesse, was ich noch habe, als Unbekanntes übrig geblieben. Ich weiß nie, wie sie reagiert. Ich weiß jedes Teilchen, jedes Strings, jedes irgendetwas, Partikelchen, das Ganze, wie es auf etwas reagiert, wenn der Wahrnehmung von da und da, aber wie die Frau reagiert, keine Ahnung. Er meint, das ist mein einziges übrig gebliebenes Interesse. Ein Feld, da muss ich noch ran. Man hat schon 3 oder 4 Töchter oder so und er ist umgeben von Frauen. Natürlich, das ist nur eine Aufgabe. Möchte ich mich jetzt nicht widmen, aber... Also es wird immer in der Anwesenheit einen Leider geben, der unter der Anwesenheit leidet. Aber das, was du bist, weil es nun mal gar nicht anwesend ist, kann doch darunter nicht leiden. Es hat nie gelitten und wird auch nicht darunter leiden. Ich wäre beruhigter, wenn es das Bewusstsein wäre. Du weißt, ich möchte dich absolut nicht beruhigen. Du lebst von Unruhe. Du konntest in der Ruhe gar nicht sein, Anton. Du möchtest etwas, wo du gar nicht sein kannst. Die Person gibst du in der Unruhe. Wie eine Uhr. Die Uhr, die Zeit braucht Unruhe, sonst könnte sie nicht laufen. Genau wie die Person Zeit braucht. Als Lebenselixier brauchst du Unruhe. Und du tust nur so, als wenn du noch der Ruhe, dass du Ruhe möchtest. Du möchtest Frieden, wo du gar nicht sein kannst. Also du gibst etwas vor, was du eigentlich vermeiden möchtest. Jeden Moment. Also tu nicht so. Ja, nur weil davon die Rede war, dass das Sein sich in allem erfährt. Jetzt entschuldigt man sich wieder. Da hätte ich gedacht. Obwohl man gar keine Schuld hat, entschuldigt man sich. Aber entschuldige bitte. Ich hätte fast gedacht, du wärst weiter weg, schlauer. Ja. Du bist auch nichts. Aber ich verlange es ja auch von keinem. Stell dir vor, ich würde jetzt verlangen, dass irgendeiner was hier kapiert und mir nach Hause und nächstes Mal eben dementsprechend sich verhält. Dann hätte ich eigentlich ein Problem. Dann wärst du allein da. Ja, aber dafür arbeite ich eigentlich, aber es klappt nie. Ich habe da nichts gegen. Also ich würde auch gern zu Hause sitzen und Fernsehen. Also wenn es sein soll, gucke ich auch Fernsehen. Weil das macht mich auch nicht weniger. Wenn er funktioniert. Was? Wenn, dann habe ich auch einen Nachbarn, wo ich hingehen kann. Nachbarin, das wäre der einzige Grund, eine Freundin zu haben. Ja. Vielleicht hat die einen größeren. Projektor vielleicht. Alle meine Projektionen richte ich auf die Frau dann. Nur weil sie einen Projektor hat. Wo waren wir denn? Schon fertig. Na, wir können jetzt wirklich unendlich über die Dummheit reden, dass es einen gibt. Ja? An den Grund genommen läuft es wieder auf das hinaus, wer will das wissen, wen kümmert es? Die Antwort ist immer ganz natürlich. Ich. Das ist doch wirklich keine Frage. Oder? Wen kümmert's? Wer hat was davon? Wer braucht was? Ich. Das ist immer die Einzige, das ist immer da. Und ohne dieses Ich gäbe es das Ganze gar nicht. Also ohne die Anwesenheit, ohne ein, dieses Ich gibt gar keine Probleme. Aber da, wo das Ich ist, gibt es Probleme. Weil was soll das Ich ohne Probleme machen? Gibt es doch gar nicht. Darum kümmert es sich immer um Probleme. Weil wenn es kein Problem ist, dann hat es ein ganz großes Problem. Dann macht es daraus sogar ein Problem. Dass da kein Problem ist. Also das kommt aufs Ich an. Das was? Das kommt sehr auf das Ich an. Ich verstehe dein Wienerisch so schlecht. Ich verstehe dein Wienerisch. Welches oder Ich? Probleme macht, wenn es keine Probleme hat. Du wirst auch noch älter. Auch du wirst älter, meine Tochter. Wie heißt du? Das ist Renate. Renate, ja. Keine Ahnung, was älter, ich bin ja nicht so gescheit, ja, aber. Du warst auch mal jung. Wie warst du denn als Zehnjährige? Mal arm. Arm? Also da war es nicht so schön. Und jetzt ist gerade mal schön. Na gut. Genieß es, solange es dauert. Ich will dir jetzt nichts versprechen. Aber es gibt solche Hinweise. Auch das geht wieder. Man ist auch. Es geht beides. Es geht das nicht unten und das Wohlfühlen. Es geht beides. Nein, eigentlich ist sogar das relative Wohlfühlen als Mensch ist ein Unwohlsein. Weil man unterscheidet. Es sind tote Unterscheidungen, nur Leichen vergleichen, das weißt du. Ja, du hast gerade verglichen. Ich habe dich gefragt, als Zehnjähriger war es nicht so schön und jetzt, du vergleichst es mit der. Das wird zu gepusht zu vergleichen. Ich habe dir nur gezeigt, dass die nur eine Leiche vergleicht. Die hat nämlich Zeit, die hat eine Geschichte. Mehr nicht. Du sitzt hier und du fragst mich, ich zeig dir, was, wo du dich gerade drauf hinrichtest, nämlich auf eine Leiche, der es gut geht. Gerade mal. Und die Leiche vergleicht sich dann mit der Leiche vor, was auch immer, Jahren, wo es nicht so war. Aber im Verhältnis ist es, geht es jetzt besser als dann. Aber alles, was Verhältnisse hat, sind schlechte Verhältnisse. Ja, man hat so ein Verhältnis. Man möchte man auch möglicherweise zur Ehe ausarten lassen, wenn es gut geht. Da hat man gerade mal einen gefunden, mit dem man es einem nicht so schlecht geht, den heiratet man sofort. Ist das nicht bescheuert? Doch, das nennt man dann Eheversprechen. Man verspricht sich von ihm was, dass es ihm gleich noch eine Woche weiter gut geht. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich ja, es will auch keiner von dir haben. Das musst du jetzt auch nicht verteidigen. Lass es dir einfach gut gehen. Aber es will auch keiner wissen, wenn du mich fragst. Oder? Will es einer wissen? Irgendeiner? Es ist schön zu hören. Was? Es ist schön zu hören. Dass es einem gut geht. Wenn es jemand gut geht, nee. Ist es schön zu hören. Das ist zu schön. Nee. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist aber schön. Ja, dann ihr solltet gleich heiraten. Oder seid ihr verheiratet? Doch nicht. Man sollte, wenn sich zwei verstehen, sollte man das festhalten. Naja. Ja, das ist halt das Wechselspiel des Lebens. Ne? Manchmal geht es so, manchmal geht es so. Und im Verhältnis ist es halt immer besser oder schlechter oder irgendwas. Und irgendwann hört die Geschichte auf und dann ist alles weg. Und dann kommt die nächste Geschichte von mehr oder weniger gut oder nicht gut. Och Gott. Sollen wir Gönner lassen, wir es ihnen gut gehen. Ne? Wollen wir jetzt nicht dran rumbasteln. Immer schön in Ruhe lassen, damit es... Gut, noch irgendeinem, den es schlecht geht? Damit wir die Waage halten hier irgendwie. Geht es euch allen gut? Da ist einfach nur Ruhe. Keiner traut sich jetzt... Ja, was meinst du dazu? Ja. Keine Meinung. Nicht wirklich. Ich schaue mir das an. Du bist schlau. Das hört sich schlau an. Schauen wir mal. Man ist eigentlich im Grunde immer unentschieden, wie es einem geht. Ne? Erst wenn man es wissen will, dann fängt man an zu vergleichen. Und dann ist man schon wieder im... Weil es gibt auch immer noch, es waren auch mal bestimmte Momente und Zeiten, da ging es einem viel besser. Also du hast mich jetzt richtig in sowas reingebracht. Nein, Spaß beiseite. Ernst, komm raus. Nee, wie war's? Ja, noch andere Fragen. Der Jugend geht's gut? Pech gehabt. Pech gehabt, keiner da. Ich habe schon eine Frage. Ja. Und zwar, also wenn das so, wenn der Körper weg ist, dann geht dieses Sein so, also dann geht. Wie ist dein Name? Zurück. Nee, dann, wie ist der Name des Körpers? Marianne. Ja, dann ist Marianne mit Körper weg. Ja, also dann ist es wieder dieses Sein. Und jetzt im letzten... Nee, dann, das ist jetzt schon das Sein. Das, ja. Das wird es nicht dadurch. Ja, die Form ist die Marianne. Die Information wird transformieren in einen Wurm oder so. Aber oder in Feuer aufgehen oder irgendwas. Aber die Energie, die hier sitzt, also das, was die Natur dessen ist, wird ja nicht vergehen. Ja, das genau ist beim Geborenwerden nicht geboren und es wird beim Sterben nicht sterben. Es wechselt dann nur. Genau, das ist eine Frage. Eben. Wenn ich aber jetzt eine Energie, also mit Namen rufe, dann spürt sich diese Energie so an, wie diese Form war. Ist das jetzt nur... Wie meinst du das jetzt? Ja. Mit wem sprichst du da? Kannst du Geister sehen? Verstorbene. Verstorbene? Sprichst du mit Verstorbenen? Nein. Ich habe gerade so verstanden. Aber schon, egal ob diese Person oder auch Tiere, ja, ob die leben... Nein, du hast recht, wenn ich an meine Mutter, wenn die aufkommt, so meine Aufmerksamkeit auf ihre Energie, auf einmal ist sie ganz präsent. Ja. Obwohl sie schon 13 Jahre tot ist, ja, die Energie ist präsent. Also als Verstand? Nein, das ist einfach wie ein Bildnis, was dann präsent wird. Also eine Summe von Erfahrungen, die man mit dieser Person hatte, als energetische Erfahrung, die ist dann präsent. Aber auch wenn ich diese Person nicht gekannt habe persönlich, ist das da? Weiß ich nicht, ob du das kannst. Dann bist du ein Medium. Ja, wieso? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt Egon sage, wen siehst du dann? Ja, ich stelle natürlich schon. Vergleichst du damit anderen Egons oder? Nein. Kennst du einen Egon? Nein, du hast schon recht. Das bezieht sich schon, also zumindest auf ein Bildnis einer Person oder auf eines Tieres. Ja, ja. Man muss zumindest schon mal eine Erfahrung mit denen gemacht haben, was immer. Ja. Also es ist nicht etwas, was aus dem irgendwann kommt. Ja. Es ist schon wie so ein Echo aus der Vergangenheit. Also so eine Echo-Erfahrung. Also das ist dann, jetzt habe ich hat das jetzt mit Verstand? Nein, hat nicht. Das hat mit Erfahrung nicht. Nein, mit Geist, wo es gar keine Zeit gibt, weil da sind alle energetischen Informationen ständig präsent. Und wenn du die abrufst mit dem Geist, wenn das Bewusstsein sie erfährt, dann sind sie auch präsent. Das kann aus Kleopatra, das kann sonst was, weil der Name hat ja schon eine Energie in sich. Genau, ja, und dann ist es präsent, weil es ist immer noch da, die sind ja nicht weg. Die sind in der Totalität von dem, was gerade hier ist, vollkommen da. Die Vergangenheit ist noch, die Gegenwart ist schon. Und dieses Gegenwärtige ist ja nur was? Das, was gerade mal als dieses Frame in diesem Film erfahren wird, der immer da ist. Und darum, wenn du dann ein anderer, der Name kommt, sofort ist dieser, was auch immer, präsent. Weil es ist ja da, es ist ja nur irgendwie, deine Aufmerksamkeit hat sich nicht drauf, und wenn du deine Aufmerksamkeit drauf richtet, oder dann beschwörst du scheinbar, dass es da ist. Alles ist möglich. Also fürs Bewusstsein ist nichts unmöglich. Alles ist immer verfügbar. Du kannst doch gar nicht beweisen, dass du überhaupt in diesem Frame bist im Moment. Ist ja nur die Summe von allen vergangenen und zukünftigen Sachen. Und ob du dann in 100 Jahren Frame bist und Ding, dann ist das genauso real wie jetzt, oder? Ja. Wie auch immer. Und dann beschwörst du eben dann von, vielleicht beschwört dich jetzt gerade einer in 100 Jahren oder so. Und wir müssen das jetzt für ihn spielen hier. Keiner weiß Bescheid. Es ist ein unendliches Mysterium. Das Einzige, was sein muss, das ist, dass du eben bist. Und weil du bist, ist dieser Traum da, aber du wirst den Traum nicht verstehen können. Der Traum ist genauso ein Mysterium wie du. Und solange ich einen Körper habe, kann ich auch dieses sein, nur als Erfahrung, weil es ist ja nicht... Auch wenn du kein Körper, kannst du es nur als andere Erfahrung. Dann hast du eine Geisterfahrung, Raumerfahrung. Die Art und Weise, wie du dich erfährst, wandelt sich, aber nicht das, was sich erfährt. Ah ja. Also jetzt hast du eine Körpererfahrung. Obwohl du hier nicht nur Körper bist, du bist Körper, Geist und Seele und noch was davor und das Persönliche und Unpersönliche ist alles hier. Du hast dich nur hingerichtet auf den Körper und dann ist das Körperbewusstsein halt für dich real. Andere, die dann sogenannte Meister des Bewusstseins, die dann wechseln können zwischen dem Körperbewusstsein, dem Geistbewusstsein, also und dann dem Gewahrsein noch und das Hin und Her, die geben, also würden dann sagen, ich durch mein Willentliches darauf hinrichten, löse ich mich vom Körper und gehe in den raumgleichen Geist. Und wenn dann der Raumgeist Geist, dann gehe ich von da aus ins reine Gewahrsein, in diese Leinwand. Aber es ist auch nicht ihre Entscheidung. Aber sie haben die Erfahrung, als wenn sie es tun könnten. Obwohl das Tun immer später ist, als das, was sie dazu bringt. Der nächste Moment erlaubt es, dass das Bewusstsein dieses Körpers dann in den Raum geht oder in das Gewahrsein oder noch das, was davor ist. Aber es ist immer eine Entscheidung der Totalität. Dessen, was ist, die schon da ist. Der nächste Moment muss das erlauben, der muss es schon in sich tragen, damit überhaupt der Wechsel stattfinden kann. Wenn es nicht da ist, wird es nicht sein. Wenn es sein wird, kannst du auch nichts dagegen tun. Dann wirst du wechseln, dann ist diese Nahtodeserfahrung einfach, obwohl du es nicht wolltest, auf einmal da. Dieser raumgleiche Geist. Und dann möglicherweise, obwohl du gar keine Ahnung hast, bist du auf einmal nur dieses Gewahrsein als Hintergrund, als Leinwand, wo dann die Projektionen tanzen. Und ja, wenn bewusst bin im Körper, bezeichnest du es dann als eine Erfahrung? Oder ja, aber nur wenn du im Körper bist. Nur wenn ich im Körper bin. Der Geist bezeichnet das ja nicht als Geisterfahrung. Ja, ja. Nur hinterher, wenn du wieder im Körper bist, dann sagst du, das war Geisterfahrung. Wenn du dich als Geist erfährst, sagst du ja keinem, ich bin jetzt Geist. Du gehst ja nur so auf den Geist, wenn du hier wieder bist. Ja. Es interessiert dich eigentlich nur hier. Hier tauschst du die ganzen Erfahrungen von da aus. Dann treffen sich die Meister hier und sagen, wie war es denn da? Dann kommen die Meister in deine Ebene, sie sind ja so gnädig, kommen aus ihrer höheren Ebene in deine niedrige Ebene und sprechen mit dir. Ne? Hast du schon mal gehört, ne? Ja. Haben wir alle schon mal gehört. Euer Gnaden ist so gnädig, spricht mit dem einfachen Volk. Der König des Bewusstseins spricht mit seinen Untertanen. Der Meister spricht zu seinem Sklaven, folge mir, streng dich an. Da hinten ist dein Reich. Dann der Vater unser, dein Reich komme, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und man hört und hört und man ist total verzaubert von den Zaubersprüchen, wie die Gebete einen so verzaubern. Überhaupt das Vaterunser ist wie so ein rituales Zauberspruch, wo man den Vater dann zelebriert und dann, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name. Wow, diese Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herrlich, oder? Und man mit vollem Herzen das spricht. Der Priester vorbetet. Man betet nach. Oh. Ja, was man nicht für einen Scheiß baut, oder? Wenn ich dann sage, sobald du dich erfährst, ist es dumm, dass du bist. Es ist dümmer, wenn du Geist bist und am dümmsten, wenn du im Körper bist. Dumm, dümmer am dümmsten. Aber was willst du machen? Und dann kommen die nur dumm sind, sagen, ich bin ja nur dumm, du bist dümmer. Und dann sagst du, hier, ab yours. Also in der Hinsicht, wieder nichts passiert. Und wieder nichts passiert. Und wenn ich dann sage, das sind alles tote Erfahrungen, dann ist doch nicht alles tot. Ja, doch, leider. Nichts drin für dich. Nichts von dem vermehrt oder vermindert dich. Ist das nicht herrlich? Das ist doch die Freude. Dass nichts dir die Freude bringen kann, die du bist. Nichts kann dir die Freude nehmen, nichts kann sie dir bringen. Alle diese Wechsel von Variationen von Erfahrungen bringen dir nichts und nehmen dir nichts. Auch im Leben jetzt, dass es manchmal gut geht, manchmal schlecht geht, das bringt doch nichts und nimmt dir nichts. Heute schlecht, okay, gut, schlecht. Wen kümmert es, ob es heute gut ist? Lass den Kümmerer sich kümmern. Das ist halt seine Aufgabe. Der vergleicht halt gerne. Also das Erwarten, dass sich etwas ändert, wird dann auch nicht da. Warum soll das aufhören? Das gehört zu dem Moment dazu, zu der Erfahrung. Einen, den es kümmert, wie es wird. Natürlich, das Schönste wäre, wenn er erleuchtet würde. Dass es ihn nicht mehr kümmert. Der Wünschende möchte wunschlos sein. Tja. Aber das ja. Macht doch auf der Erfahrungsebene schon einen Unterschied. Ob ich ja, jetzt kommt er wieder. Das habe ich jetzt drauf gewartet. Da habe ich jetzt drauf gewartet. Wisst ihr, wieder alles umsonst, was ich hier erzählt habe. Alles umsonst. Jetzt fangen wir wieder bei Zero an. Alltag. Das ist wieder eine Alltagsfrage. Jetzt will er mich wieder runterreißen. Oder hochreißen. Hochreißen. Ja, aber dann bist du wieder, dann hast du wieder nur ein Werkzeug gefunden, was in jedem Moment versagen kann. Na gut, aber trotzdem ein entspannteres Leid. Ach Gott, entspannteres Leid. Wer braucht den Scheiß überhaupt? Entspannteres Leid. Oh. Heute bin ich im entspannteren Leid. Heute bin ich im Freizeitleid. Gestern war ich im ernsthaften Leid. Heute im Freizeitleid. Ja, mach doch hinne, mach, lass mich damit in Ruhe, mach doch einfach. Ich will dich doch da aus dem Scheiß nicht rausholen. Mach doch hinne. Ich habe kein Interesse. Muss ich ehrlich bin, ich habe kein Interesse an dem Ding. Ja, aber stellt er mir schon seit Jahren die Frage. Es hat nichts geholfen. Seitdem ich ihn kenne, ist immer wieder aber im Alltag oder das oder so. Und das ist doch ein bisschen besser, wenn es ein bisschen nicht so schlecht ist. Ja, aber, ja, das habe ich doch auch schon gehört. Ja, gut. Merk es. Merk es einfach. Merk es dir. Aber mach mich doch nicht fertig hier. Das macht mich jetzt wieder fertig. Ich könnte sagen, wenn ich so richtig selten, ich fühle mich jetzt wieder missverstanden. Ja. Wir auch. Ja, ist verrückt, dass es ständig dann wieder auf sein kleines, geliebtes Körperchen zurückführt, auf das Nächste, was man dann beherrschen möchte und dass es einem gut geht. Diese Liebe, die einen sofort wieder zurückreißt in diese Liebesbeziehung mit sich selbst, in sein kleines Verhältnis, in sein kleines Separé, in ein Separé mit mir selbst. Und es interessiert mich eigentlich nur mich, was mich angeht und wie es mir geht. Fertig. Es ist keine egozentrische, es soll mir doch gut gehen. Da brauche ich ein Werkzeug für. Ja, das ist Separé. Ich bin der Separierte im Separé meines Seins. Und was kümmert mich alle anderen? Ich kümmere mich jetzt um mich. Hauptsache, mir geht's gut. Ist so, das ist ganz natürlich für die Leiche, will in dem Sarg einfach allein sein. Hauptsache ich habe genug, mein Sarg ist groß genug, dass ich mich drehen kann. Um mich selber, immer um mich selber. Ja, manche können sich auch eine Gruft leisten. Die nennt man dann Gruftis. Reiche Leichen. Ja. Früher gibt's die Glocken hier im Friedhof, da oben die Glocken sind, damit die Leichen unten bimmeln, damit das Personal kommt. Dreh mich jetzt um. Das sind dann die Grabverlagerungen. Wenn es klingelt, hab acht. Ja. Das heißt, ich kann mein Sein nicht erfahren, erfassen, aber ich bin immer mein Sein. Du bist nie das, was du bist. Aber du wirst dich weder im Sein noch im Nichtsein erfahren. Also die absolute Erfahrung, die du bist, wirst du nie machen. Weil die jetzt und immer da ist, also nie unterbrochen ist und nie vergleichbar ist mit etwas anderem, gibt es auch keine Erfahrung davon. Weil du richtest dich immer nur auf Vergleichbares, auf Verschiedenes. Das erfährst du. Das, was nie verschieden ist, das, was ununterbrochen ist, was es ist, ist kein, kannst du nicht erfahren, weil deine Aufmerksamkeit geht nur auf Verschiedenes. Also auf, wenn ich sage Leichen, dann meine ich es. Auf etwas, was verschieden ist, weil Verschiedene gehören auf den Friedhof, sagt man. Ja, er ist verschieden, das heißt, er ist tot. Man sagt es ständig, man sollte mal drauf hören, was man sich so ständig erzählt. Weil ich habe irgendwann mal angefangen zuzuhören. Naja. Nee, das ist so, meine, es sind Hinweise auf. Also da ist die Freude, die keine Freude braucht. Und das ist die Natur der Freude. Und das, was Wohlfühlen braucht, um sich wohlzufühlen, ist natürlich wieder ein was? Relatives Ich, was dann das braucht und bedingt es an. Vergleich und mehr oder weniger. Also ein Habender. Der hat oder nicht hat, dem es geht oder nicht geht. Alles das sind diese Phantomschmerzen, die da vorne. Ist so, als wenn du einen Arm weg hast, der tut immer noch weh. Also auch wenn einer sagt, ich habe kein Ego mehr, der tut immer noch weh. Vielleicht nicht sich selbst, aber anderen. Ja, ja, zurück. Also in der Hinsicht, ich glaube weder einem, der sagt, ich leide, noch einer sagt, mir geht's gut. Weil das sind alles momentane, relative Aussagen, temporär, flüchtig, Schatten von was. Also lass den Schatten es gut gehen oder nicht gut gehen. Der Schatten hat einfach einen Schatten. Und das, was Licht ist, kennt kein Licht. Also auch das Licht, was du kennen kannst, ist nicht das Licht, was du bist. Also schon das Licht des Gewahrseins ist ein Schatten deiner selbst. Ist das nicht herrlich? Wenn das sogar schon ein Schatten deiner selbst ist, und die Sonne sich nie kennen muss, um Sonne zu sein, aber der Sonnenschein schon, was ist? Eine Reflexion der Sonne, aber nicht die Sonne. Was macht man da? Das ist man Sonne. Man sieht keine mehr, aber macht auch nichts. Also ob man Sonne sieht oder nicht sieht, macht dich nicht weniger und nicht mehr, als du bist. Und wenn einer sagt, ich sehe keine Sonne mehr, sage ich, das ist schon vielversprechend. Das hört sich gut an. Also ich weise meistens, dann weise ich auf den Frieden hin, der keinen Frieden braucht, der das Solideste ist, was du bist, was du nicht sein kannst. Und den Frieden, den du erfahren kannst, im Verhältnis zum Krieg, vom mehr oder weniger Frieden, Krieg und Frieden, das ist beides Krieg, im Verhältnis zu dem Frieden, der du bist. Und die Freude, die du erfahren kannst, die mehr oder weniger sein kann, die jetzt verschieden ist von dem Leid früher oder irgendwas, ist für mich in Beziehung zu dem, was die Freude ist, die du bist, vernachlässigungswürdig, würde ich mal sagen. Also das zu sagen, darum wird, wenn die darauf hinweisen, in Indien, auf das, was Ananda oder Satchitananda ist, dann ist es nicht, dass sie da darauf hinweisen, dass du das werden kannst oder dass du da was für tun kannst. Sondern immer nur auf das, was du bist. Dass du selbst bist, dass du Wissen bist, dass du einander bist, aber du wirst es nicht finden in dieser toten Welt. Also Leben kann sich nicht finden in toten Erfahrungen. Du kannst nur sein, was du bist, aber du wirst es nie erfahren, du wirst es nie haben als Erfahrung. Es gibt also kein Haben da drin, kein Besitzen. Nicht mein Gutgehen, mein Nicht-Gutgehen. Alles das Mein ist gemein. Ist gemeingefährlich. Und da ist eine Gemeinschaft von Gemeinen. Die meinen immer etwas. Die haben eine Meinung über dich, über sich, über andere, wie es ist oder nicht ist. Dann gibt es den Rahmen, der sagt, wenn du nur das kleine Mein sie erkennst, dass es irgendwann weg sein wird, ist es schon weg. Also wenn das nur fallen lässt, das Mein, ist alles fein. Drop the Mein, you will be fine. Weil du bist das Feine, das was. Ja, der Rest ist Reden. Aber das Schweigen im Walde. Und aus jedem Wald werden mal Bücher. Das ist Waldsagen. Buch, darum heißt es auch Buchenwald. Ja. Und die Macht der Mächtigen ist gegeben von der Totalität, ja, und die haben sie nicht. Nur die Totalität ist die Macht. Und die Macht macht nie etwas. Aber das, der Mächtige, der sich als mächtig erfährt, ist halt genauso ohnmächtig wie dem, der die Macht erfährt. Die über, scheinbar über ihn hat. Das ist alles eine Ohnmacht der Macht. Also die Allmächtigkeit Gottes ist in seiner Realisation vollkommen ohnmächtig. Absolute Ohnmacht. Also die Omnipotenz Gottes ist in seiner Verwirklichung total impotent. Er kann nicht verändern, was er ist. Auch in seiner Verwirklichung kann er die Verwirklichung nicht ändern. Der Traum ist geträumt. Es ist zu spät. Wenn der Krishna in der Mahabharata sagt, ich als Altschöpfen, das, was immer, das, was ich bin, die Blaupause geschaffen, das Ganze als Potenzial sich realisieren, kann kein Fitzel von irgendeiner Handlung verändern. Wenn Arjuna ihn fragt, muss ich jetzt wirklich die Feinde töten? Muss ich aufs Kriegsfeld? Ja, sie sind schon längst tot. Du hast sie schon längst. Du wirst nicht vermeiden können, das, was als nächstes passiert. Wie ich nicht verändern kann, was ich geschaffen habe. Krishna als der Allschöpfende. Das Allschöpfende oder was auch immer. Diese ganzen Hinweise in der Mahabharata, Bhagavad Gita und das ganze Ding. Wunderbar, aber Hinweise. Ja. Ist die Ausweglosigkeit dann in irgendeiner Form ein Ausweg? Zu sein, was du nicht sein kannst, das, was nie einen Ausweg braucht, ist, wenn überhaupt, der einzige Ausweg, das zu sein, was keiner braucht. Nämlich einen Ausweg. Den brauchst du nicht. Aber das, was du denkst zu sein, das braucht immer einen Ausweg. Da gibt es keine Brücke zwischen. Das relative Ich, das kleine Ich, will immer groß werden. Und das, was das große Ich kennt, weder klein noch groß. Und dazwischen gibt es keine Brücke. Ja. Heißt das, wenn es dazwischen keine Brücke gibt, dass das eigentlich eh immer parallel läuft, das, egal ob man verleuchtet? Es ist nicht verschieden. Also die Wirklichkeit ist nicht verschieden von der Verwirklichung, deshalb gibt es keine Brücke, es gibt keine zwei. Also die Wirklichkeit ist im Wesen nicht verschieden von dem Wesen der Verwirklichung. Also das Wesen der Verwirklichung ist nicht verschieden vom Wesen der Wirklichkeit. Darum gibt es keine zwei Wesen und auch keine Brücke. Was? Das hat mit Brauchen jetzt nicht, er hat gefragt, ob es eine gibt. Das Wesen hat nie, also braucht kein Wesen und das Wesen braucht kein Wesen zu kennen. Es ist das Wesen. Und das kannst du nicht sein und das ist das Wesentliche überhaupt. Zu sein, nämlich das, was du, deine Natur ist. Und die Natur braucht keine Natur zu kennen. Und das, was Natur kennen muss, ist schon unnatürlich. Aber auch das Unnatürliche, das Wesen des Unnatürlichen ist das Wesen des Natürlichen. Also das Wesen des Nichtwissens ist Wissens. Das Wissen ist das Wesen des Nichtwissens. Es gibt darum gibt es keine Brücke. Es gibt nur Wissen. Es gibt nur Brahman. Es gibt nur das, was der Brahman. Es gibt nichts anderes als das Selbst. Das Selbst im Nichtwissen ist genauso Selbst als das Selbst im Wissen. Selbst, es gibt nichts als Selbst. Das ist das Einzige, wo man darauf hinweisen kann. Also es gibt das Absolute und nichts als das Absolute. Dazu gibt es nichts Zweites, also keine zweite Ausgabe vom Absoluten. Und darum gibt es keine Brücke. Aber irgendwie im Leben zeigt sich jetzt dieses Phantom, wie man das genannt hat, ne? Von wo Leid und Freude sich abwechseln, ja, und so. Und dem kann ich eigentlich nur zuschauen, das wird immer so weitergehen, das wird weiter werden, egal was ich. Das war scheiße, das ist scheiße, das wird scheiße sein. Ja, und du? Das ist okay. Es war Mist, es ist Mist, es wird Mist sein. Es ist immer ein Missverständnis, von vorne bis hinten. Also dieses und diesen Zugang, dass man sagt, wenn man leuchtet, ist das Leid dann aufhört. Das ist, da hört nichts auf, aber ja, es hat nie angefangen. Es gibt gar nichts, was aufhören kann, weil nie etwas angefangen hat. Weil Sein, wo hat Sein angefangen, wo hört es auf? Wo fängt Leben an, wo hört es auf? Alles, was ist, ist Leben. Wo gibt es da Leid? Hat es nie gegeben. Das heißt nicht, dass Leid aufhört. Also für den, wo Leid aufhört, kannst du wieder anfangen. Aber für das, was du bist, hat es nie angefangen, also kannst du auch nie aufhören. Und dazwischen gibt es halt keine Brücke. In der Vorstellung gibt es einen Leider, der dann leidet oder irgendwas, und die Vorstellung wird immer wie ein Theaterstück weitergehen. Aber die ist halt, da ist keine Realität drin. Es ist einfach ein Theaterstück vom Bewusstsein, wo es alle Rollen spielt. Von Leider, von Bühne, von Hauptrolle, Nebenrolle, Held, Brunhilde, Wagner andauernd. Immer ein Waagespiel. Wie ist das denn mit der Wiedergeburt, dass man da aussteigt oder nicht? Weil es gehört zum Spiel. Dann ist man ein Zuschauer und guckt auf die Bühne, aber man ist Teil der Szenerie. Wie geht trotzdem weiter? Ja, du bist dann Zeuge hinten. Du bist Zuschauer oder du bist das, dem man zuschaut. Aber du bist auch der Zeuge, das Zeugen und das Bezeugte. Du wechselst einfach nur deine Position von, wo du dich darauf hinrichtest. Das heißt aber nicht, dass du entkommen bist. Auch außerhalb des Gefängnisses ist Gefängnis. Du bist draußen genauso gut wie drinnen. Also beides sind Erfahrungen, aber bei der Erfahrung von innen bist du nicht innen, bei der Erfahrung von draußen bist du nicht draußen. Das Gefängnis kann dem Gefängnis nicht entkommen. Und der Zirkus kann dem Zirkus nicht entkommen. Und manchmal spielt der Zirkus halt einen Clown. Als Mensch. Dann ist er schon geklont. Klonerie. Aber da... Und dieses Spiel hat überhaupt keinen Sinn. Oder? Doch, dass es Spiel ist, ist Sinn genug. Sport. Ständig versucht man, sich zu finden und freut sich, dass man es nicht kann. Das ist, man spielt Kriegen. Man versteckt sich, obwohl man weiß, wo man ist. Man ist ja auch versteckt, da wo man ist. Jeder weiß ja, wo er ist. Oder nicht? Auch wenn man sich versteckt hat, weiß man ja, wo man ist. Oder nicht? Keine Ahnung. Das Bewusstsein ist schon sehr spielfreudig. Also alles die göttliche Komödie oder Unterhaltung, nenn es wie du willst. Ein großes Spiel des Seins, ein Tanz von Shiva, ein Tanz von Energie, egal was du es nennst. Und du tanzt nie richtig. Weißt du, du übst immer noch. Weil wenn du einmal richtig tanzt, gehst du zurück und setzt dich wieder. Geht nicht. Du tanzt immer weiter. Auch wenn du realisierst, dass du der schlechteste Tänzer bist, den du kennst. Weiter tanzen. Und alles tritt dir auf die Füße. Du selbst, du dir selbst am meisten. Weil solange du Füße hast, tritt man drauf. Dann tritt man auf dich und du trittst auf andere. Also Bewusstsein, das Gefängnis, habe im Wesen nicht verschieden von der Totalität. Bewusstsein ist total. Im Wesen total. Nicht verschieden. In seiner Erfahrung verschieden. Aber dass in der Erfahrung verschiedenes erfahren wird, macht es nicht verschieden. Leben, was sich verschieden erfährt, durch die verschiedenen Erfahrungen, wird das, was sich erfährt, nicht verschieden. Also durch das, es sich transformiert in unendliche Umstände, wird es nicht zu den Umständen. Es zeigt sich als verschiedene Umstände, aber es wird durch die Umstände nicht verschieden. Absolut keine Konsequenz. Und das ist, was du bist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und weil du das bist, was Wirklichkeit ist, wirst du deine Verwirklichung nicht entkommen. Es wird immer das Nächste geben, egal was es ist. Der nächste Schluck Kaffee oder der nächste Spielfeld. Das Nächste, was immer da sein wird, als was du dich erfährst. Kein Entkommen. Und manchmal ist es halt mehr oder weniger angenehm. Aber es ist nie angenehm genug. Du wirst es nie annehmen als das, was du bist. Und weil es nicht so angenehm ist, dass du es annehmen kannst, wird es immer weitergehen. Die Suche nach dem Angenehmen wird immer weitergehen, weil die Präsenz nie so angenehm ist, wie das, was du in deiner Natur bist. Bitte? Es reicht nie. Du wirst nie, die Zufriedenheit kannst du in dem Feld von Erfahrung nie finden. Also diese Selbstzufriedenheit, die wirklich Selbstzufriedenheit bedeutet, wo das Selbst der Frieden ist. Der ist. Der wird nie in irgendeinem Umstand zu finden sein von Erfahrung von zwei oder nicht zwei oder was immer du dir vorstellen kannst, wird nicht die Realität deiner Natur zufriedenstellen. Gott sei Dank. Darum, wenn das alles leer ist, das ist die Freude. Die Freude der Leere. Die Freude, dass die Freude durch nichts kommen kann, und weil sie durch nichts kommen kann, kann sie auch von nichts genommen werden. Dein Leben ist nicht nehmbar und nicht gebbar. Dein Wissen ist nicht verlierbar? Oh, verliebbar. Ich dachte schon, ich spreche jetzt irgendwas aus, was ich wieder bereue. Das heißt, alles, was verwirklicht ist, will immer entkommen. Das, was Teil der Verwirklichung ist, möchte natürlich immer sich das sein, was sich verwirklicht. Also das Nicht-Reale möchte immer real werden. Darum wird es immer als Nicht-Reales unzufrieden sein. Das ist die Natur des Relativen, was immer es ist. Das Relativ wird immer total sein. Relativ ist immer, in einem Relativen wird immer die Sehnsucht nach Totalität sein. Und die Totalität kennt keine Sehnsucht, weil sie die Totalität ist. Aber das, wo die Realität dein oder was immer du als Realität bezeichnest, wo die du gefunden hast, ist natürlich flüchtig und zweifelhaft. Und die Körperrealität ist natürlich sehr zweifelhaft. Weil was warst du, bevor der Körper kam? Was warst du, bevor das Kommen kam? Was warst du, welches Gesicht hattest du, bevor überhaupt diese Maske drauf war? Oder? Diese ganzen Hinweise, dass deine Natur nicht beim Kommen kommt und nicht beim Gehen geht und nicht bei der Veränderung verändert wird. Alles das sind nur Hinweise auf, die dich machen nicht zu dem, die machen dich nicht dazu. Die nehmen einfach immer nur subtrahieren, was zu subtrahieren ist, und du bleibst als das übrig, was du sagen kannst, das, was der Träumer ist, der absolute Träumer, der nicht findbar ist in seinem Traum. Gott sei Dank. Du hast dich in dem Traum nie verloren. Und doch bist du der absolute Träumer. Weil du dich nicht verloren hast, wirst du dich auch im Traum nicht wiederfinden. Was immer im Traum du findest, ist nicht, was du bist. Jede Empfindung ist was? Wechsel zur nächsten Empfindung. Jetzt empfindest du dich als Karl oder als Körper. Was sind doch Empfindungen? Das sind flüchtige Empfindungen von Schatten. Schattenempfindungen. Aber das, was das alles empfindet, also der absolut Erfahrene, der absolute Seher ist doch nicht, wird doch nicht dadurch, indem er sich als Seher erfährt, zum Seher. Der absolute Träumer wird doch nicht, indem er sich als relativer Träumer fährt, zum relativen Träumer. Es ist eine von unendlichen Erfahrungen. Aber keine von denen kreiert dich und keine von denen kann dich umbringen. Das ist doch... Was will man denn mehr? Habt ihr immer noch nicht genug? Das Bewusstsein ist unersättlich. Das will noch tiefer, noch höher und das soll jetzt ganz fest sein, das Verstehen und dieses Begreifen soll jetzt für immer halten. Dieses ganze Begreifen findet nur im Verstand statt und das ist doch sinnlos, ob im Verstand ist. Das nennt man Mindfuck. Ja. Ja, und ein bisschen Sex für den Verstand könnte man ihm ja gönnen. Ja, das von mir aus. Aber ja, noch, das nennt man Masturbation. Worauf eigentlich hinaus ist, diese ganzen Fragen, was da Leute fragen, die da reinkommen, das sind ja alles nur, ich verstehe das und das nicht. Ja, aber die das Antwort ist drauf wäre dann eine Antwort auf die Frage im Verstand. Aber ja, aber das macht ja auch nichts. Aber das ist doch das Schöne, dass es nichts bringt. Ja. Es ist doch die Freude, es bringt wieder nichts. Es hat gestern nichts gebracht, es bringt heute nichts und es bringt morgen nichts. Es hat nie was gebracht, es bringt jetzt nichts und es wird nie was bringen. Und weil es nichts bringt, kann es auch nichts nehmen. Also es ist reine Unterhaltung. Da hustet uns der eine. Also es bringt ja nichts, zu dir zu kommen, aber das macht es. Ist was? Deshalb bringt es ja nichts, zu dir zu kommen. Gott sei Dank. Meinst du, ich habe euch was zu geben? Naja, ich würde schon gerne hören bei diesem Aha-Erlebnis. Welcher Song war es von Aha? Flying like an eagle oder was war das? Ja, das war ja wer anders. War Gloria Gaynor. Ne? Die Gloria of a Gaynor. Aha, was war denn das Beste? Crying in the Rain, ne? Das war nicht von Ihnen. Scheiße. Das fand ich bei Tom Petty. Wer hat das? Pity? Wer hat das vorher gesungen? I do my crying in the rain. Das war so ein 50er oder 60er in so einem Ding. Ja, wie kann ich das wissen? Ja, ich sollte das jetzt wissen. Eben. Jane Pitney. Jean Pitney. So, Christa, fragen Sie Frau Christa. Weil sie hat damals schon danach geschmachtet. Und jeder ist beim Heulen rausgelaufen, wenn es regnete. Oder unter die Dusche. Wird auch. Hm? Du hast gesagt, I'm singing in the rain. Sag ich, das war aber was anderes als von dem. Das ist Gene Kelly, nicht Jane Pitney. Man verliebt sich einfach in was anderes. Tanzen im Regen. Wirst du auch tanzen im Regen? Ich tanze sowieso nicht. Weder im Regen noch nicht im Regen. Ja, noch schöner. Dann regnet es, dann musst du raus und tanzen. Ja, nein, nein. Wiederholst du gerade, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben? Oder was? Hast du gerade zugehört, was wir hier vorne erzählt haben? Nein, das ist ganz vorne gesprochen. Ja, du sitzt so weit weg. Nö. Bleib da. Verweile da drin. Wie heißt es schön? Halte die Rose des Verstehens aufrecht. Gieße sie jeden Tag und lass sie erblühen. Was soll ich sonst sagen? Ne? Oder? Sie will, dass du dir recht gibst, glaube ich. Ne? Kannst du kriegen. Hast recht. Ja, ich habe viel davon. Ich habe sonst immer recht, gebe ich ihr immer recht. Weil ich so viel Recht habe, kann ich auch was abgeben. Gönnen wir. Ja, wovor man ausreichend hat, sollte man auch großzügig sein. Großzügig sein. In Indien war auch einmal, du tust immer, als wenn, das hört sich immer, als wenn du immer recht sagst, ich habe einfach recht, fertig. Was soll ich machen? Ich armer Tropf. Mein Schicksal. Ein Rechthaber. Dumm gelaufen, ne? Das Dumme ist, ich habe auch recht, wenn ich kein Recht habe. Es ist eigentlich ganz schön, ne? Kann man sagen, was man nicht will? Ja, kann ich ja nichts so. Ja, ich weiß, aber... Was das Ding da mit dem Lautsprecher hier anstellt. Ja, es ist phänomenal. Teil der Phänomene. Und total phänomenal, dass es überhaupt ausgedrückt werden kann. Finde ich auch. Ich würde sonst wem anders zuhören. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin irgendwann mal in 80ern bin ich rum und wollte, wo ich zuhören kann mal. Wo ich dann keinen gefunden. Die anderen waren schon alle tot. Dann habe ich das AMZ gelesen, da wäre ich dann hingegangen, hätte ich gern, aber der war tot. Nirgasagata, Maharaj. Oder Ramana, dann irgendwann mal in der 19. Da wäre ich hingegangen, hätte ich zugehört, wäre ich still gewesen. Aber ich habe sonst keinen gefunden. Auch Yuche, der war nicht, den hätte ich nicht zugehören können. Und Ranchi? Auch nicht. Den hat man ja gar nicht verstanden. Ja. Also muss man selber reden, damit man das hört, was man hören will. Das ist auch Selbstgespräch. Ja, das nennt man Selbstgespräch, ja. Meinst du, ich spreche mit irgendwem anders? Nee. Da bin ich doch ganz... Nee, Ranjit, der war eine gute Sache, hat er gesagt. Also Sange, der Nisargada Maharaj gesprochen hat, war er total ruhig. Ich sagte, das reicht doch, wenn der spricht. Warum soll ich denn mich da noch anstrengen? Reicht doch, wenn er das erzählt. Also da war kein Unterschied. Ja, aber... Der Ranjit, der saß da in Bombay in seiner 6 Quadratmeter Bett- und Dingküche und der Verkehr war so, du hast kein Wort verstanden. Na gut. Aber ich mochte ihn total. So ein lebenswerter alter Zero Zero. Das, was die Lampe zum Brennen bringt, das bringt dich zum Aufstehen morgens. Das nennt man direkte Hinweise. Aber gut. Alles für nichts und wieder nichts, ne? Gott sei Dank. Man dachte schon, man hätte was davon. Ist man aber befreit. Man hatte schon Furcht, ne? Das ist eigentlich die einzige Furcht, die man hat, dass man was verpasst. Man kann sich gar nicht verpassen. Dass das alles nichts bringt, das kann man ruhig verpassen, ne? Da hört dann wohl möglicherweise die Verlustangst auf. Wenn man nie was hat, kann man auch nichts verlieren. Wenn nichts was bringt, wunderbar. Sitzt man immer in der Wunderbar und muss gar nicht trinken. Immer gleich besoffen. Ja, ist das nicht betrunken sein? Ja. Wie betrunken sein? Es ist wie Sekt, das in einem perlt. Man muss gar nichts für trinken. Man ist seine eigene Sekte. Man ist sein eigener Meister, sein Schüler, sein Sprecher, sein Hörer. Man spielt alle Rollen auf einmal. Das ist, wenn man Sekt ist und keine Sekte hat. Ist doch nicht schlecht. Vollkommen selbstbefriedigend. Moment für Moment in der Selbstbefriedigung seines Seins. Dann ist der Befriediger das Befriedigen und Befriedigte. Was will man mehr? Obwohl man es gar nicht braucht. Das ist das Schöne. Aber man kann es ja nicht aufhören. Kaum steht so ein Ding da rum. Darum nennen sie es ein Inya Lingam. Das ist halt der Vibrator muss vibrieren. Dann hat er den Raum der Eva dazu und dann kommen die Vibrationen des Seins. Guck es dir an. Alle Informationen, Vibrationen des einen Lichts, was dieses Lingam da ist. Darum heißt die umsonst Penis, weil der muss alles penetrieren. Sogar den Raum. Und weil er den Raum penetriert, schafft er das ganze Universum. Dieser totale Penis. Penetrante Etwas. Es hört sich jetzt witzig an, aber das ist die totale indische im Upanishad. Das ist das, was der Lingam bedeutet, das Gewahrsein des Lichtes. Shivas Licht und dann tanzt Shiva in seinem eigenen, mit seinem Licht in der Eva, was Raum gleicher Geist ist. Also Adam tanzt in Eva und schafft das ganze Kain und Abel von Polaritäten, von Universen, Galaxien. Von was? Tanzen und tanzen und tanzen. Pomeranzen. Was ja. Bedeutet das Gefäß, wo drin steht der Lingam? Eva. Also Adam ist der Archetyp von Mensch, also von der Archetyp Gott, wo Gott sich als erstes kennt. Und Eva ist der Raum, der Geist, das Leben. Bitte? Du meinst, der Adam sollte ein Kondom benutzt haben, oder was? Er hat auch nichts genutzt. Was hat sie gesagt? Sie hat dich getestet. Was Test? Ob du es weißt. Ob ich es weiß? Was das ist. So, ich bin ja großzügig. Ich werde auch gern getestet. Damen testen gerne. Überhaupt, wenn man nicht will. Man wehrt sich, man tut so. Guck, der hört ganz gespitzt zu dann. Gespitzt. Angespitzt. Ja, es gibt in der Kabbala, da gibt es halt diese ganzen Adam, Eva, Kain und Abel. Im Englischen ist schön, Cain was not able to please God. Da passt es gut. Also Abel is always able to please God, but Abel is never doing anything. But only Abel, er lässt den Herrn den lieben guten Tag sein, er tut nie was. Er lässt alles wachsen, wie es wächst und denkt, und das ist pleasing, also das gefällt dem Gott. Gott gefällig sein, nämlich das Faulste, was du bist. Weil das ist die Natur Gottes. Er tut nie was. Und doch wächst alles. Aber der Kain, der will immer seinen Herrn zufrieden machen. Dafür hasst ihn Gott. Weil er will was von ihm. Dass er sich da hinten rührt. Dafür kriegt er immer einen auf die Schnauze. Der Kain. Keiner ist einer. Pam! Also der Gott, der da vorne da Gott gefällig sein will, der ist es nicht. Dem ist scheißegal, ob er Gott gefällt oder nicht. Dem gefällt Gott. Schöne Hinweise. Hilft auch nichts. Aber wir haben ja von der Kabbala. Kabbala und Liebe gesprochen. Kabale und Liebe. Wie viele Aale braucht man? Kabale. Ja. Wenn das Totalität dem Wurst ist. Es ist nicht, es ist Wurst, aber es kreiert Wurst. Aber es ist eben auch, es ist der Totalität Wurst, ob es Wurst oder keine Wurst möchte schafft. Ich sprechen? Bitte? Ich möchte fertig sprechen. Fertig sprechen? Ja. Ich auch. Und so ist Kain eigentlich nicht eine Person der Totalität, weil es ihm Wurst ist. Also nein, Kain hat ein Interesse. Kain hat ein Interesse. Und das macht ein Interesse. Das ist jetzt ein Sucher, der versucht, Gott zu finden. Der kriegt natürlich ständig einen Nacken. Nackenschläge, so Hinweise. Aber die sind manchmal ziemlich heftig. Weil allein die Idee, dass du Gott finden kannst, also ist ja schon Leid. Die Hoffnung, dass du wirklich realisieren kannst, was du bist, oder Gott kennen könntest, das ist ja leidvoll. Allein dadurch machst du ihn ja zu einem relativen Gott. Und das lässt sich Gott nicht oft gefallen. Das gibt einen Rückschlag. Und trotzdem kannst du nichts dagegen tun. Nein, du kannst dich nicht. Wenn du Sucher bist, bist du Sucher. Ja. Nee, wenn du dich als Sucher erfährst. Erfährst, ja. Du bist kein Sucher, ja, weil du dich als Sucher erfährst. Ja. Aber wenn der Sucher, aus dem du dich erfährst, deine Realität wird, dann bist du kein. Dann bist du kein raus. Da gibt es kein raus. Abel war gar nicht drin. Aber es macht keinen Vorteil. Es sind zwei Variationen von wie sich die Wirklichkeit verwirklicht. Also für die Wirklichkeit ist irrelevant. Ob es sich als Abel erfährt oder als kein erfährt. Aber im Relativen, dann würde er sagen, im Täglichen ist es als Abel doch nicht so schlecht. Da ist es als kein schon ganz schön hart am Arbeiten. Da wirst du immer alle befriedigen, deine Frau vor allen Dingen oder deinen Mann oder deinen Chef oder irgendwas, weil und dann kommt Gott, alles was über dir steht, wirst du befriedigen und das ist eine Schwerarbeit. Das ist echt Schwerarbeit. Und dann kannst du stöhnen, wie schlecht es doch hast. Und keiner würdigt deine Arbeit, so als Mutter. Du wirst ja sogar deinen Sohn zufriedenstellen. Und das schaffst du nie, das weißt du. Geht einfach nicht. Egal wie viel Taschengeld du ihm gibst, es ist nie genug. Keine Chance. Ne? Das hat nur gejuckt. Das heißt nicht, dass ich mich gemeldet habe. Führt aber mal zum Ersten. Aber jede Regung wird gegen dich verwendet. Wie in Deutschland und Österreich. Regen bringt Segen, ne? Aber Gott kennt sich nicht. Er hört immer nur, Regen bringt Segen. Darum regnet so viel hier in den Scheißlanden. Dieses Missverständnis ist schon sehr lange. Der hört sich nicht. Der hört immer nur, Regen bringt Segen. Okay, der erfüllt einfach mal den Wunsch. Wenn so viele Regen wollen, Regen, lass machen mal Regen. Ist auch schön grün. Grün ist die Hoffnung. Gut, noch Fragen zum. Oh, das war das jetzt Punktlandung. Ja. Gott, oder? Letzte Frage. Irgendeine alltägliche Frage? Habt ihr jetzt die Schnauze voll vom täglichen Leben? Jetzt braucht das Körperbewusstsein Nahrung, gell? Okay, bon appétit.